This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Yo. Poor righteous teachers, they're born to kiss Mr. J.R. Reed. What? A dreadful day, yeah. Babylon, take me away, boy. Down a Rockers Island down there. This is what I see every day, oh yeah. These razor got to stick of matches in four. Cause I don't show to get no more. The days of Be Real, the birth of poison rappers, soul snatchers, gun clappers, and blood sucking crackers. The body catchers who keep their weapons pointed at you. The life subtractors, the poison animal eating slackers. Nobody move, nobody bleed as I proceed. I beg you, heed this ting to talk with Junior Reed. You load your clip, you cock the shit, get on your way. You guaranteed to murder something today. From Rockers Island to Sing Sing and San Quentin, you touring prisons, resort of all that bullshitting. But now you bitching, better sharpen up that ice picking. Proceed to sticking, or kiss your stupid ass good riddance. Take me from my wonderful home, oh. Carry me down here in Rome, no. So much man I use one comb, man I need the knife. About to get fleas at last. Venom, smoke and bruise. We always have a next spot to use. It's a nice demand. Why, oh, I pay sufferation. Why, oh, brutalization. Why, oh, love tribulation. Why, oh, they took me away, they had me bound in shackles. Locked down, 12 brothers connected by the ankles. By chains we dangle, the prison bore the star spangle. Banner for glamour, man, motherfucker, slammer. Just like the streets, there's niggas in here wildin' out and dying. You can receive any drugs that you want to tryin'. The only difference between the streets and prison living are homosexuals, the closest you can get to women. And I ain't bout to demote the self and go that route. I've been here 2 years, 1 week, and I won out. When will it cease? This way of death ain't fit for beasts. I felt to see a correctional facility. It was a dreadful day. Eradication, take me away. Boy, take I down a penitentiary. This is what I see every day. Oh yeah. Use razor cut the stick of matches in four. But we don't show to get no more. No more. Men smoke one spliff day, yeah. Down in a Hunts Bay jail, boy. Lock me behind the rail like wild monkey without tail. Well, poor I just did ya. I do not read same speed. We wanna see the sun rise in the land of the rising sun, yeah. Babylon, take me away, boy. Down a Rockers Island down there. This is what I see every day. Oh yeah, this is what I see every day. This is what I see every day. Life in a jailhouse, that's so rough. Life in a jailhouse, so tough, so rough. All right. Sehr geehrte Zuhörer, Schwarzhörer und Rückkoppler. Herzlich willkommen bei Coast to Coast. Durch die nächste Stunde führen euch Franz Hahnemann und Adrian Barne. Und das gerade waren die Poor Righteous Teachers von ihrem Album The New World Order von 1996. Fette Tune. Und als nächstes hören wir Fiverr MC featuring Afro mit Magie. Das ist vom Album Spiegelschrift von Fiverr MC und DJ Red Drum. Und ist ein absolut fettes Lied und ist von 2002, aber wird immer aktueller durch die neuen deutschen Hip-Hop-Sachen, die so rauskommen. Kleine Botschaft, hört euch das an und lernt auch hinter die Kulissen zu gucken. Lasst euch nicht blenden. Magie. Produziert von Glamourlicious. Sind vom Reichtum verweht. Ich bin nicht lang unterwegs, doch kann nicht mehr zurück. Man versprach mir Erkenntnis und das ewige Glück. Als ob das nicht genügt, bin ich auf mehr aus. Ich will weiter nach vorn, andere stehen im Leerlauf, weil du nichts mehr brauchst, außer Geschäftssinn. Wiederholen sich Karrieren wie ein Backspin. Ich weiß, dass ich echt bin, wachs bis zum tightesten Reim. Nur wer den Weg zu Ende geht, reiht sich unter Meister ein. Jeder will der Beste sein, ich kann nur Bestes geben. Da Texte für sich sprechen, lass ich sie für mich reden. Du suchst mich auf. Willst ein Rat von mir haben, doch den such ich auch. Mal beantworten sich Fragen, andere tun sich auf. Das alte Buch verstaubt, als liegt ein Fluch darauf. Du suchst mich auf, willst ein Rat von mir haben, doch den such ich auch. Mal beantworten sich Fragen, andere tun sich auf. Das alte Buch verstaubt, pass bitte gut drauf auf. Ich bin bepackt mit Enttäuschung, kaputter Karrieren, den Tränen von Sternchen, die gerne Stars wären, dem pulsierenden Spirit vergangener Jams, der nur noch schwer atmet, weil fast niemand ihn wärmt. Bin beladen mit Hass auf die falschen Personen, Konkurrenz zwischen sich ständig vermehrenden Klon. Bin geflohen, verfolgt von gierigen Gnomen, sie verwirren mit Drogen auf den schwierigen Wegen nach oben. Kam zu dir auf der Suche nach Antwort, stille Post an dem Boden und verriet deinen Standort. Unser Land ist verdorrt, man nahm uns unsere Fantasie, die Welt ist voll von Hysterie und keiner glaubt mehr an Magie. Jetzt wollen sie die Magier einmauern und die Hexen verbrennen, weil selbst ihre Leute nicht leugnen, unsere Texte zu kennen. Und denen, die sich extra so nennen, nur um Furcht einzuflößen, fehlt's an Durchhaltevermögen und man schlägt sie um Längen. Man könnte alle zum Schweigen bringen, es steckt einfach in einem drin. Die unbefleckteste Empfängnis seit der Jungfrau mit Kind. Stille klingt wie Kristallen, hör die Stecknadeln fallen, wenn die wenigen wahren Worte wirken wie Wunder in Zahlen. Überschätzt unter Rivalen, doch unterbezahlt ist der Grund unserer Qualen so fundamental. Ein Zauberspruch für die Zukunft, wir schrumpfen gesund. Wenn unsere Kunst sich wiederbeleben soll, dann Mund zu Mund. Ich hab gekämpft mit der Waffe des Worts, doch wer hört noch hin? Bitte verrat mir den Sinn, warum ich Hexe bin. Ich sah den Zweck darin, die Geister zu beschwören, damit sie mit Begeisterung den Weisheiten zuhören. Doch die meisten sind schon taub und wenn man den Fakten traut, zählt jetzt nur noch weißer Staub und die nackte Haut. Man hat unsere Kraft missbraucht, ein Hauch schwarzer Magie steckt in allem, was die Masse glaubt und fast jedem MC. Stimmt, die Massen hören nicht mehr hin, finde ich nicht schlimm. Hab nicht wirklich dran geglaubt, für mich zu gewinnen. Lass es mich dir näher bringen als Merlin seinem Lehrling. Wir brauchen den Austausch wie der nachlassene Erbin. Sag, wer bin ich, der weise spricht? Ein kleiner Däumling, der sich aufmacht, eine Vision zu retten wie Frodo Beutlin. Ich weiß nicht, wie's euch schien, und mir scheint's, als bräuchten sie nur Goldketten, euch alle zu knechten wie bei Tolkien. Zu finden, ins Dunkel zu treiben, ewig zu binden, will im Rein sein und scheinen, bis sie im Gegenlicht erblinden. Blieb hinten doch weit vorn, sprech nur in Reimform, um meinen Zorn zu zügeln wie ein seltenes Einhorn. Du suchst mich auf. Willst ein Rat von mir haben, doch den such ich auch. Mal beantworten sich Fragen, andere tun sich auf. Das alte Buch verstaubt, als liegt ein Fluch darauf. Du suchst mich auf, willst ein Rat von mir haben, doch den such ich auch. Mal beantworten sich Fragen, andere tun sich auf. Das alte Buch verstaubt, pass bitte gut drauf auf. Danke, dass du dran glaubst. Das war Fiverr MC featuring Afro, einigen bekannt auch als Raid, oder wer nicht so weit zurückblicken möchte, auch als Teil der RAG. Und im Jahr 2005, wann genau, weiß man nicht, kommt das neue Album raus von Fiverr MC und DJ Redrum, das da heißen wird Kopfhörer. Und es wird bestimmt ein hammerfettes Album. Fiverr räumt ja zurzeit in der Schweiz und im Süden der Republik die ganze Zeit die Poetry Slams ab, gewinnt da einen nach dem anderen. Man kann sich auf neues Zeug freuen. Auf jeden Fall. Wir hören jetzt weiter etwas Altes. Gerade im Hintergrund läuft ein feines Instrumental von Onyx, Last Days. Yeah. Und als nächstes gibt's das Soundboy Burial von Smith & Wesson. Darauf gemischt eine neue Jungle-Platte, eine 10-Inch Crime Jar 001, die unter anderem diesen Smith & Wesson-Tune samplet und einige andere bekannte Sachen auch. Und dann melden wir uns wieder. Nice mix from a man Joda. The shot is flying out the body guy like that. Two shots dead to him chin. Enemy a friend, fake the funk, I put the junk to an end. Now who the rude boy want come test dog? I find his family, the ID him in the mall. I bet you never thought I bust lead. Surprise, I'm a 4-5 blood head just like you the try to test the champion sound. You're getting bucked down. Recognize the boot camp click out of Bucktown. Gun thirsty little bastard, always blasted from the sacks of chocolate of mother casting. You say you're number one wicked selector. I say you Panani and I wet ya. Keep the bull for a pull, this your trigger. Cause you don't wanna test me when I'm tipsy off the liquor like the punk they call McGirt. Got his feelings hurt. Showed his true colors, had to yank up his skirt. Now he's in misery, trying to cop a plea. Led to him head from gun clapper number 3, see. Lick off a shot, you know, dick rider. Lick a shot, put 99, pun fire. Now everybody wanna be Don Gagan. All around New York niggas be talking, but we be stalking. In the darks when the gun starts barking. But in the day, be wary of where you be walking. Don't! You want them the champion song. Leave it to the people them, cause you know that when time the people them come out with them a ball for. Me nah, sex me rough like the wicked youth in me. That motherfucker that be bugging off the truth, he see. Original criminal running time, crime pace. That's what that practice so whack. If you won't get blasted by my 9 shot, come around my block, find a nice spot in the pine box. Murderer, body boy killer, Colin Powell filler, we bout to get iller. Sound boy, you got enough reason to worry. Coming with my troops, we about to bury. Better pack your dubs and move in a hurry. Ease off, sin. Looking at my pager, it's about that time to load up the 9 and do my daily crime. Warriors, conquerors, the man before ya. Mr. Ripper, aka the enemy killer. My man with the weed is my man indeed. And all your sucky ducky niggas catch knots with speed. Talking about you also. Am I so new? Some boy gonna get dead tonight. Duke as I retrieve the 2-5 from my 10 boots. Target upon sight, trick upon cock. Adjust your pupils to see your dead boy walk. Enough pussy all gonna die this year. Here comes the boot camp, slide it to the rear. Strain coming like a hurricane, licking shots. More untouchable than niggas with the chicken pox. So MCs get lifted when I'm splifted. Nigga guard your grill cause Louisville packs the biscuit. In the session, Smith & Wesson OGC. Gun clap but number one with my nigga D.O.G. We bring the realness, feel this. Boom, it's Black Moon, reveal this. We come to let you know what the deal is. Straight up, we serve justice. So if you can't be trusted, may you return where the dust is. Yeah, there's many songs that going around. I'm going on, I'm going like a clown. But I'm telling you, clean up your walk and come to the livestock. You are dead stuck from morning and now is evening. Time for the exchange. Get dead tonight. Lots of boy, I'm gonna get dead tonight. Get dead tonight. nothing done faithful. The same boat can move with cameras that no young getting done with single. Some bury alone with nothing done faithful. The same black gods capping jarras that no young getting done. Lot of mercy. Oh boy, you got enough reason to worry. Coming with my troops, we about to bury. Better pack your dubs and move in a hurry. Here's our sin. Boom, bye, bye to a sound boy, hey. We're not promoting a nasty man to my bed. Boom, bye, bye to a sound boy, hey. We're not promoting a nasty man to my bed. Now who the rude boy want test, test, test? Now who the rude boy want test, test, test? Now who the rude boy want test, test, test? Now who the rude boy want test? Tone boy, you got enough reason to worry. Coming with my troops, we about to bury. That was True Mashup Business. Wir hoffen, ihr feiert so gut wie wir. Alright, jetzt haben wir drei Stücke hintereinander gehört. Und zwar das Soundboy Burial von Smith & Wesson, erschienen auf Rack Records. Einfach Records. Dann eine 10-Inch, wo kein Interpret draufsteht, aber Crime Jar, erste Release. Aber ich denke, das kommt aus dem Umfeld von Chopstick Dub Plates, die auch schon mindestens 3 fette neue Jungle Tunes released haben. Und gerade läuft, ganz berühmt, von Smith & Wesson, Bucktown. Und da erzählen wir euch ein paar Veranstaltungstipps. Wir können zum Beispiel empfehlen, am 11.12. Dezember haben wir ja, Reggae, Rugger und Dancehall Session mit DJs aus Hamburg und einem MC aus Jamaika, so steht es auf dem Flyer. Das Ganze ist im Spunk, also dem Verein für Spaß und Kultur hier in Emden. Findet ihr an der Bonesse 5 bis 6, ist ziemlich einfach zu finden. Und ein Wochenende darauf, am 18.12., gibt es die Spinning Tunes in Aurich. Das ist hier lokal auf jeden Fall. Die besten Drum-Bass-Leute, denke ich. Lundi aus Aurich. Eingeladen haben die zum Beispiel den Klimax aus Köln, noch ein paar Leute aus Bremen und natürlich Byronic und Prof D von der Bass Rotation Crew. Oh yes, und im Januar gibt's Dendemann in Leer. Könnt ihr euch jetzt schon Vorverkaufskarten besorgen? Easy, und dann rinsen wir als nächstes einen feinen Tune von Covered, der so dubbig, downbeatig ist, aber schon sehr hart gemacht, denke ich. Ist erschienen auf Peace Off 2001. Der Tune heißt Soundboy. Passt also. Herzlich willkommen immer noch bei Coast to Coast. Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Zeit angelangt. Und als nächstes hören wir ein Lied von den Beastie Boys. Und zwar kam gestern, glaube ich, war das sogar, im Fernsehen auf MTV irgendeine Live-Show von den Beastie Boys. Und wir haben uns dann gegenseitig überboten, wer die Veteran Tracks kennt von den Beastie Boys. Na, und wir haben uns jetzt dann im Endeffekt für Get It Together entschieden. Für die von euch, denen die Beastie Boys jetzt vielleicht gar nicht so ein Begriff ist, kann es ja vielleicht geben, und die mehr so deutschen Hip-Hop hören, ihr kennt dann auf jeden Fall was von den Beastie Boys, und zwar ein Cover, weil die Beginner haben ja auf ihrer aktuellen LP die ganzen Oldschool-Cover nachgebastelt, unter anderem eben Check Your Head von den Beastie Boys. Das ist die Gustav Ganz Single. Alright, jetzt kommt Get It Together, die Beastie Boys zusammen mit Q-Tip. Nigga, listen to the shit, cause I am the ill figure. Nobody's getting any bigger than this. Get it together. Phone is ringing. Oh my god. Get it together. For them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni. Cause she's the cheese and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? Cause I ain't got no bestie. Yeah, you know I'm getting silly. Got a grandma, he's still in a grandma chili. I'm the grand royal prince and I'm also a member. Born on the cusp in the month of November. I do the fatty joke in the case you don't remember. Well, I freak a fucking beat like the shit was in a blender. Like Mace, cause I back him off with the quills. Cause I had to tell ya, nigga, cause I keep it under frills. Rest of 19116th Ave, off of Farmer Boulevard, yeah, Boulevard. But I'm from Manhattan, MCA's from Brooklyn. Yeah, MCA, you should be cooking. Rain Mantis on the court, and I can't be beat. With your tip, what's up with your boots on your feet? Got the Timbos on the toes, and this is how it goes. Oh, 1-2, oh my god. 1-2, oh my god. I got some shit, I got the cooking food. Behind my green trap kid. Never ever ever smoking crack. Ever, ever fucking whack. I eat the fucking pineapple, now my laters. Listen to me now, don't listen to me later. Fuck it, cause I know I didn't make it fucking mine for real. But yo, technically, I'm as hard as steel. Gonna get it together, watch it. Gonna get it together, my bell. Like my bell, I got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, keep it on and on and on and on and on. mad wicked. Fuck around and catch a bad one by the funker. I pump the mass clips and roll blunts with Archie Bunker. Cause my brain is twisted, so I cock the biscuit. Cause shit's thick, some say I'm a bastard of a swift bitch, Negro. Smoking it with the style in your ear, bro. To make you feel me like cake without Robert De Niro. You big pussy, so funky that you have to push me. You can't hear me, then my record label didn't push me. I know I'm saying fuck too many times in my rhyme, but if I wasn't that, I wouldn't freak it in the line. But it don't seem to matter, cause my shit get fatter and fatter. I do the funk in your face and it slaps ya. How does it feel with the face full of funk? With the bass in your trunk, weed laced with the blunt. I puff, I never got snuff, bust while I dust your monkey ass off, then I just crush on the hush hush. So if you wanna taste of the funk from the gutter, ask the brother. Why? Cause I'm bad. Word to mother. I'm a bad. Check this out. This is for y'all hokey pokey punk pussy motherfuckers. Just to show y'all I do what the fuck I wanna do. I want y'all to check this on the real. And yo, check this out. Shake it. Come on, shake it. Come on, shake it. Come on, shake it. Come on, shake it. What's up, Dow? What's up, Dow? What's up, Dow? What's up, Dow? What's up, Dow? Yo, Wiz, come on, get back to the check, man. I wanna get out of here. Okay, all right, check it out. Flexing, I'm sexy when I'm standing in my drawers. If you can't check me when I'm rapping, put the tape on pause and listen to the incredible shit that I kick, my man. Give me five on the back. Hand, then stick your finger in a hole and chop the stick quick, cause my lips get to the point to still rock the fly shit. Since you're holding your breath, I hold my jewels. I swing hardcore, so I walk all of my tools. The original people takes no junk from a chunk of punk G. I've been this way ever since 9 months, so get down while I rip the raps from my lip, cause my shit's more deep than any tape from Enigma. They get a nice pick and kill a brother who pop trash. Basic instinct, I'm a shooter, so they got blasted. Much ass, I kick groove to the master mix. My song still punks when it's not even mastered, bitch. My shit's very chronic, so rewind it, cause it's like beyond bionic. Cause I'm a wild and crazy guy, no lie. Left brother to battle me, I started pissing in his eye. A bad word to mother to the motherfucking hubbit. Eating a cursing way, pumping splits cause she does it. And if you still don't understand where I'm coming from, listen to my nine, understand where it's coming from. Alright. Das war Redman von 1992 mit I'm a Bad. Und habt ihr sicher gecheckt, da war so ein kleiner Zwischenpart im doppelten Tempo. Total wild. Mit Beatbox. Sehr nice. Als nächstes dann jetzt noch Alive von den Beastie Boys. Das war mein Favorit. Get It Together hat ja mein Kollege Franz ausgesucht. Do this right now. Never. So I'll be leading up to this moment, all right now, right here. My whole life, right here. We got rhyme selections in the white array. Jane the Bone, Bone, Bone, Boom, Moon, Jay. The party people scream, we, wait, we, see, we. Cause I got a remote for my beat. Damn, A-D-R-O-C-K. I use a microphone like Picasso, you play. Down with records from around the way. Peace the man. So nice. Reading you the news, cause I'm country Mike. Ihr seid immer noch bei Coast to Coast, live aus dem Radio Ostfriesland Tower in Emden. Gibt es hier alle 14 Tage. Alright. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir heute so viel Musik spielen, wo wir doch die letzten Sendungen so viel erzählt haben. Natürlich nur vernünftige Sachen. Wir hatten coole Interviews, aber wir dachten, diese Sendung gibt es mal wieder mehr Musik auf eure Ohren. Einigen alten Hip-Hop und damit geht es auch weiter. Jetzt kommen die Souls of Mischief mit 93 Till Infinity. Die stellen sich selber vor im Intro, also hört genau hin. Yo, what's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A-Plus, and my man Oak. You know, he's dope. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and sometimes it gets a little hectic out there. But right now, you know, we gonna up you on how we just chill. Down the seven digits, call up Bridget, her man's a midget. Plus she got fringe, yo, I can dig it. Here's a 40 swigging, you know it's frigid. I got him chilling in the cooler, break out the ruler. Damn, that's the fattest dog I ever seen. The weather's heating, Cali getting weed, it makes it feel like Maui. Now we feel the good vibrations. So many females, so much inspiration. One iron gun, take her home and quickly do this. Yeah. I need not explain this. A plus is famous, Listen up, they call themselves A-double-G-R-O, but their shit is whack and they bring the bad flow. Word. Ihr hört Coast to Coast für ausführliche Tracklistings, feine Goodies, also zum Beispiel den Interviews, die wir bisher geführt haben und einigen bunten Bildern auch. Checkt unsere Website www.coastradio.de. Falls ihr mal Wünsche habt, schreibt uns das. Wir sind offen für alle Musik und wir hoffen ja immer noch, dass wir noch ein paar mehr lokale Musiker kennenlernen, die wir hier im Radio mal vorspielen können, mit denen wir was zusammen machen können. Das wäre echt schön. Also wenn ihr Interesse habt, dann schreibt uns an. Es geht los. Dann weisen wir noch an dieser Stelle auf ein paar andere Sendungen hin, die hier auf Radio Ostfriesland laufen. Und zwar am 18. hast du gesagt? Ja, am Samstag. Kommt wieder Drumkick und nächste Woche wieder Manifesto. In 4 Wochen wieder World of Reggae. Wir sind wie gesagt in 14 Tagen wieder dran. Und vor 14 Tagen haben wir euch schon was vorgespielt von dem Künstler, der jetzt wieder läuft. Und zwar ist das Eric Truffaut Quartett. Und mit dem Rapper Nia, Bending New Corners. Vom Sense Unique. Es chillt, aber geht noch ab. Self-determination to pierce interior horizons and cosmic spheres. We draw the future near like black hole pioneers. Make the dark soul matter appear out of the unknown. Full scale, full blown, and strip it to the bone like a lone heart patrolling uncharted zones. I guess today I take a different way home. Pass by the rainbow throne like a rolling stone. Wherever I lay my hat, yeah, you know where it's at. Forward on, back on the road, jack like Kerouac. I hit the track with the soul clap, and I don't backpedal. And you know that Selassie got my back on the level. That's the cold facts. Yes, we got it like that. Got to make sure we flip the next score. Pushing on till we vex or vex or. And still wanna get more flavors to blend, more experiments with them sonic signals to send. If there is danger imminent, if there are borders to transcend, man, we still represent. Inventing crazy shit like a trip never ending. Bending. Thank you. Yes, das war ein Stück von der LP-Platte auf Source the Ear. Und zwar heißt die High Water und ist zusammen mit dem Blue Series Continuum. Das sind mehrere Musiker. Die Trommel, Trompete, Flöte, Bass. Noch eine andere Tröte. Den Namen ich vergessen habe. Und ich nenne einfach mal Matthew Shipp, der am Piano sitzt. Da sind mehrere Platten jetzt schon rausgekommen, zusammen mit DJ Spooky, zusammen mit dem Anti-Pop-Konsortium. Die sind alle in diesem wunderschönen jazzigen Style. Und die Scheibe hier war, wie gesagt, dann zu Ende produziert von LP und ist zu bekommen auf Thirsty Ear, wie gesagt. Ja, als nächstes Lied und vorletztes Lied haben wir noch ein Stück für die Freunde des geschnittenen Wortes. Und ja, natürlich grüßen wir damit alle DJs, weil ohne euch geht's nicht, Jungs, das wisst ihr auch selber. Wir hören We Simply Bring It von Fiverr MC und natürlich hauptsächlich DJ Redrum. Richtig fettes Lied. Und damit verabschieden wir uns auch gleich. Danach kommt noch ein Drum-Bass-Stück vom Mash It Label. Und zwar heißt das, warte, ich guck mal nach. Es heißt Sticked Tippin. Naja. Aber nicht so wichtig, Share wird dann ordentlich rein. Alright. Mal gucken, wie lang es noch kommt. Na. Grüße raus an die Hörer in Ostfriesland. Ihr hört uns wieder in 2 Wochen. Das war Coast to Coast mit Franz Hahnemann und Adrian Barner am Mikrofon. Wir bedanken uns. Macht Spaß. Peace.